بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Wir machen bei unserem Vortrag weiter, inshallah, die Geschichten der Propheten und sind beim 15. Dars und sind immer noch bei Musa a.s. und Beni Israel. Und das wird inshallah der letzte Dars über Musa a.s. Und dann gehen wir zum nächsten Propheten über, inshallah. Musa a.s. war ein Mann, der sehr schamhaft war, also er schämte sich. Er hatte eine starke Scham, yani. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt doch, Haya, dass der Haya, dass der Scham vom Iman ist. Also, dass man sich schämt. Dass man sich zum Beispiel schämt, seine Aura zu zeigen, also seine privaten Körperbereiche zu zeigen. Oder dass man sich schämt, Schlechtes auszusprechen. Oder dass man sich schämt, vor Allah Sünden zu begehen und so weiter. Ben Israel sagte über Musa a.s., dass er Krankheiten hatte. Also er hatte körperliche Krankheiten und so weiter, haben die ihm vorgeworfen sozusagen. Warum? Weil er immer alleine gebadet hat. Also er ist zum Fluss gegangen oder so, hat dann geschaut, dass niemand dort ist oder niemand ihm zusieht. Und danach pflegt er so zu baden. Die Bene Israel aber untereinander, die sind einfach alle zusammen im Fluss gegangen und haben alle einfach gebadet. Yani. Taib. Als er dann badete, legte er seine Kleider auf einen Stein. Und danach begann dieser Stein wegzurennen. Also dann ist er mit dem Baden fertig geworden und ist rausgegangen. Und dann wollte er seine Klamotten nehmen und der Stein ist weggerannt, auf den er seine Klamotten legte. Und er rannte dem hinterher und danach kam er bei Ben Israel an. Der Stein ist zu Ben Israel gerannt und Musa a.s. ist hinterher gerannt. Danach hat Ben Israel seinen Körper gesehen. Da haben sie die beste Schöpfung gesehen. Yani, die haben keine Krankheiten gesehen und so weiter. Und natürlich die das war nur ein Gerücht sozusagen von Bin Israel. Und er war gesund, ja, ne? Taib. Dann nahm Musa a.s. seinen Stock, den er immer bei sich hatte, und da schlug er den Stein. Und dieser hinterließ sogar Spuren am Stein. Und dieser Hadith ist in Bukhari. Weil wir haben ja auch gesehen, dass Musa a.s. ein Mann war, der sehr stark war. Warum? Ja, eine Hekme daraus ist wahrscheinlich, also eine Weisheit davon ist, dass Musa hat mit einem Volk zu tun, das sehr schwierig ist sozusagen. Bin Israel, ja, deswegen hat er Stärke gebraucht und so weiter. Taib, Surah 33, Vers 69. Oh, die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die Musa Leid zufügten, worauf Allah ihn freisprach, von dem, was sie über ihn sagten, und er war bei Allah angesehen. Taib. Harun a.s. ist verstorben. Harun a.s. starb dann. Und er ist vor Musa a.s. gestorben. Und der Todesengel kam dann in Form eines Menschen und fragte Musa a.s.: Bist du bereit zu sterben? Ja, ne, der Tod kommt bei uns nicht. Und fragt, ja, er kommt bei uns nicht und fragt uns, bist du bereit zu sterben oder so. Er kommt und nimmt unsere Seelen einfach. Aber bei den Anbiya ist es ein bisschen anders. Er kommt zu ihnen und er fragt sie. Und Musa a.s. gab ihm eine Ohrfeige und hat ihm dadurch ein Auge ausgeschlagen. Danach ging er zu Allah, also der Todesengel, und sagte, oh Allah, du hast mich zu einem Diener gesandt, der nicht sterben will. Dieser Hadith ist in Bukhari Und danach sagte Allah, sagt ihm, er soll seine Hand auf ein Stierfell legen und danach ziehen, yani. Und dann, wie viele Haare auf seiner Hand sind, so viele Jahre lebt er dann. Und dann kam der Todesengel zu Musa und er sagte ihm dies. Aber dazu komme ich jetzt, inshallah. Also, dieser Hadith, er ging zu Allah, yani der Engel, und sagte: O Allah, du hast mich zu einem Diener gesandt, der nicht sterben will. Dieser Hadith ist im Bukhari. Jetzt ein anderer Hadith in Ahmed, glaubte er zumindest, also von dem ich das gelernt habe. Er war nicht ganz sicher, ob in Ahmed, aber er glaubte, dieser Hadith ist in Ahmed, rahimahullah. Er sagte: Wenn ich nicht wüsste, also der Engel sagte, wenn ich nicht wüsste, dass Musa dir lieb ist, hätte ich seinen Tod qualvoll gemacht. Allah sagte dem Engel: Geh zurück zu Musa und lege seine Hand auf den Rücken eines Ochsen und sage ihm, jedes Haar unter seinem Haar ist ein Lebensjahr. Der Engel ging zu Musa und sagte ihm dies, und Musa fragte, was danach passieren werde. Und er sagte, dass er danach sterben wird. Dann sagte Musa al-Islam: Lass mich jetzt sterben. Aber ich habe eine Bitte, und das ist, dass du mich so nah, ja, einen Steinwurf wie möglich an Jerusalem bringst. Also, wir wissen nicht genau, warum er nicht sterben wollte. Aber Ibn Kathir rahimahullah sagt, vielleicht hat er ein Versprechen von Allah, auf dessen Erfüllung er schon lange wartete. Yani der Eintritt in Jerusalem wahrscheinlich, Allah alam. Aber wie wir in den vorherigen Durus gelernt haben, die Bani Israel weigerte sich, den Dschihad für Sabilillah zu vollziehen. Und daher strafte sie Allah mit 40 Jahren, dass sie in der Wüste umherirren sollen. Und Musa al-Islam starb, bevor sie Jerusalem betraten. Also er hat diese 40 Jahre sozusagen nicht überlebt. Und Musa al-Salam starb in der Wildnis. Jetzt kommen wir auch noch zu einer anderen Geschichte, inshallah. Das ist auch noch bei Musa al-Salam. Das ist Musa und Khidr. Musa al-Salam und Khidr. Musa al-Salam predigte einmal auf der Kanzel. Und ein Mann stand auf und fragte: Wer ist der Wissendste? Musa al-Salam sagte: Ich. Yani, weil Musa empfängt ja Wahyin, Offenbarung. Nach seiner Erkenntnis hat er ja am meisten Wissen, deswegen sagte ich. Und Allah sagte zu ihm: Warum hast du nicht Allahu A'lam gesagt? Warum hast du nicht gesagt, Allah weiß es besser? Und Musa a.s., das darf man nicht falsch verstehen, sagte dies nicht aus Arroganz. Er sagte nicht aus Arroganz, ich bin der Wissendste, sondern nach seinem Wissen sagte er dies. Er war sogar so bescheiden, dass er Allah subhanahu bat, ihn zu seinem Schüler zu machen. Also er bat Allah, ihn zum Schüler von Khidr zu machen. Obwohl Musa al-Islam auch ein, beziehungsweise Musa al-Islam ein Gesandter Allahs ist. Und Allah sagt ihm, er wird ihn da finden, wo er seinen Fisch verliert. Khidr al-Islam, ob er ein Prophet ist oder nicht, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Manche sagen ja, manche nein. Allah alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith, dass Al-Khidr, bedeutet grün, grün. Er wird so genannt, weil er auf trockenem Gras gesessen hat oder ist. Und als er aufstand, wurde es grün. Musa alaihi wasallam ging dann, um Khidr al-Islam zu treffen, und nahm Yusha bin Nun mit zu seiner Reise. Yusha bin Nun werden wir auch inshallah noch kennenlernen. Das ist der Prophet nach Musa alayhi salam. Sura 18, Vers 67. Nein, Sura 18, Vers 60. Und als Musa zu seinen Burschen, also Yusha bin Nun, sagte: Ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Ja, er war sogar bereit, lange Jahre oder eine sehr lange Zeit zu verreisen, nur um diesen nur um Wissen zu erlangen sozusagen. Und und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte auch: Talabul ilmi faridu ala kulli muslim. Dieser Hadith ist sahih. Das Streben nach Wissen ist für jeden Muslim Pflicht. Talab, yani das Suchen. Yani du gehst zum Lehrer des Wissens oder ja, und nicht er kommt zu dir. Yani du gehst hin, du reist sogar gegebenenfalls zu ihm, um von ihm zu lernen und machst seine Aufopferungen dafür. Wir haben ein Beispiel hier, wie wir sehen, Musa a.s., der eine Reise auf sich genommen hat. Wir haben ein Beispiel in Ibn Abbas radiallahu anhuma, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam starb, war er ein junger Mann. Und er ging dann zu den Sahaba, um von ihm zu lernen. Und wenn zum Beispiel es dunkel war und der Sahabi geschlafen hat, dann hat Ibn Abbas seine Decke neben den Haus gelegt und hat dort geschlafen. Und als sie dann morgens rauskam, fragten sie ihn: Warum hast du uns nicht gerufen? Wir wären zu dir gekommen. Du bist ja einer der Cousins gesagt, und da sagt er: Das Wissen, man geht zum Wissen und nicht umgekehrt. Ja, ne? Taib. Musa sagte: Ja, ich werde nicht ablassen, bis ich die Stelle zwischen den beiden. Bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen. Manche Gelehrte sagen, damit ist gemeint das Rote Meer und das Mittelmeer. Rote Meer und Mittelmeer. Yusha trug den toten Fisch. Sie machten Pause und der Fisch stand auf und ging ins Meer und schwamm ins Meer, und Yusha sah dies, aber er vergaß es Musa zu sagen. Sura 18, Vers 61. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkamen, vergaßen sie ihren Fisch. So nahm er seinen Weg im Meer, auf und davon schwimmend. Taib. Musa erschöpfte und wurde hungrig. Sura 18, Vers 62 bis 64. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinen Burschen: Bringe uns unser Mittagessen, ja, diesen Fisch. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Er sagte: Siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen. Und es ließ mich ihn der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen. Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Er sagte: Das ist es, was sie suchten. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Beim Zurückkehren sahen sie einen Mann unter einer Decke. Musa sagte zu ihm: Assalamu alaikum. Der Mann stand auf und sagte: Die Leute hier kennen kein Salam, sozusagen. Wer bist du? Er sagte: Ich bin Musa. Und Khidr fragte: Musa von Bani Israel? Musa sagte: Ja. Al-Khidr hörte also schon von ihm. Al-Khidr sagte: Ich bin Khidr. Musa sagte: Ich will von dir lernen. Ja, und da sieht man, wie bescheiden er war. Und er sagte: Khidr, Allah gab mir Wissen, welches er dir nicht gab. Und er gab dir Wissen, welches er mir nicht gab. Musa sagte: Ich will dir folgen. Und Khidr antwortete ihm: Du wirst es nicht aushalten. Sura 18, Vers 68. Wie willst du das auch aushalten, wenn du keine umfassende Kenntnis hast? Khidr entschuldigte hier ihn sozusagen. Und auch wollte er ihn nicht ablehnen als Schüler, sondern er setzte eine Bedingung. Sura 18, Vers 70. Er sagte: Wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Also die Bedingung war, dass er nicht fragen soll nach seinen Taten. Taib. Also die Reise begann mit den beiden. Ob Yusha bin Nun dabei war, weiß ich nicht. Allah. Auf jeden Fall, die beiden begannen die Reise mit einer Schiffsreise. Und die Schiffbesitzer kannten Al-Khidr und nahmen sie kostenlos mit. Ja, ne? Und am ersten Tag kam ein Vogel und er trank dann vom Meer. Und dann gab Khidr a.s. ein Beispiel an Musa a.s. Er sagte, dass das Wissen von dir und mir im Vergleich zu Allah ist wie das, was dieser Vogel getrunken hat, sozusagen. Also nichts, kann man sagen. Und Musa a.s. und Khidr a.s. waren die beiden Menschen mit dem meisten Wissen auf der ganzen Welt. Und das war ja sozusagen das erste Gleichnis oder erste Fawaid, der erste Nutzen, was oder Faida, die Khidr Musa a.s. gegeben hat. Als die Fahrer, also die Schiffsfahrer mit der Arbeit beschäftigt waren, nahm Khidr eine Axt und schlug aufs Schiff und nahm ein Holzbrett raus. Also er riss ein Holzbrett dort raus und beschädigte das Schiff. Sura 18, Vers 71. Da zogen sie beide los, bis als sie ein Schiff bestiegen, er dann ein Loch machte. Er, Musa, sagte: Hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast ja eine grauenhafte Sache begangen. Sura 18, Vers 72. Er sagte: Habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten kannst? Dass du es bei mir nicht wirst aushalten können. Alhamdulillah. Und das erste Mal vergaß Musa a.s. sein Versprechen, wie Rasulullah a.s. sagte, Sura 18, Vers 73. Er, Musa, sagte: Belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe und bedrücke mich nicht und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Sura 18, Vers 74 bis 77. Da zogen sie beide weiter, bis als sie einen Jungen trafen, er ihn tötete. Er, Musa, sagte: Hast du eine unschuldige Seele getötet, und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele? Du hast da ja eine verwerfliche Sache begangen. Er sagte: Habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten kannst, bei mir nicht wirst aushalten können? Er, Musa, sagte: Wenn ich dich danach noch einmal von noch irgendetwas frage, dann lasse mich nicht mehr mit dir begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Also sagte Musa a.s., wenn ich nochmal frage, dann verabschiede dich von mir sozusagen. Und da zogen sie beide weiter, bis als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen drohte, und so richtete er sie auf. Er, Musa, sagte: Wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Also sie sind zu einer Stadt gekommen, und diese Stadt hat sie nicht angenommen, sozusagen. Und als Reisende ist es so, auch in unserer Scharia, dass er Recht von 3 Tagen hat, also Gastrecht. Jemand kommt zum Beispiel als Reisender in die Moschee, und die Leute sind verpflichtet, ihm 3 Tage lang Unterkunft zu geben, Essen und dies und das. Und ohne, das ist ja sein Hak, sein Recht, das ist Pflicht, ja. Aber was über den 3 Tagen ist, ist dann als Sadaka zu werten, und er kann nicht länger als 3 Tage gerne verlangen. Sura 18, Vers 78 bis, nee, Sura 18, Vers, doch, Sura 18, Vers 78 bis 80. Er sagte: Das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Und hier haben wir auch eine, also die Regel, Aqallu Sharrain, ist von dieser Aya rausgenommen worden, also abgeleitet worden. Yani das geringere von zwei Schäden. Und das benutzen leider manche, um die Leute zu betrügen und sagen, bei Wählen machen wir Aqallu Sharrain. Wir nehmen das geringere von zwei Übeln. Wir nehmen zum Beispiel eine Partei, die islamischer ist wie die andere Partei, damit nicht die schlechte Partei an die Macht kommt sozusagen. Und nehmen dann diese Regel, um ihren Kufr da zu entschuldigen sozusagen oder zu rechtfertigen. Weil, wie ich in einem Vortrag erwähnt habe, ich habe sogar einen ganzen Vortrag darüber gemacht, über die demokratischen Wahlen, dass die Wählen in den demokratischen Wahlen Schirk ist, nicht erlaubt ist. Und Janne, also in dieser ersten Geschichte ging es darum, er hat ja ein Loch in das Schiff gemacht. Und der König von dort, der hat sich jedes Schiff genommen, was tauglich ist, und hat es zum Kampf verwendet sozusagen. Und damit es nicht für den Kampf missbraucht wird, hat er ein Loch darin gemacht, sodass der König, wenn er das Schiff sieht, dann sieht er, okay, das ist untauglich. Und danach hätten die Schiffer, wie sagt man, die Seefahrer sozusagen, es leicht reparieren können und dann damit wieder angeln können und ihr Lebensunterhalt verdienen können. So, der kleinere Schaden war also hier, dass er das Loch in den Schiff macht. Und der größere Schaden wäre gewesen, wenn er König es genommen hat. Daher nehmen die Gelehrten die Regel Aqallu Sharrin von dieser Eier. Aber diese Eier hat eine Bedingung, und der Bedingung ist, dass sie nur unter Ikrah verwendbar ist. Also nur unter Zwang verwendbar ist sozusagen. Zum Beispiel, du bist und jemand hält dir eine Pistole am Kopf und er sagt dir, mach Kufr. Und beziehungsweise er sagt dir, er sagt dir, beleidige Allah oder beleidige deine Mutter. Also er hält dir eine Pistole am Kopf. Er sagt dir, beleidige Allah oder beleidige deine Mutter. Was machst du? Du wählst dann das geringere von zwei Übeln. Du beleidigst dann deine Mutter. Weil Beleidigen von Allah wäre schwerwiegender. Taib. Und jetzt, wenn du jetzt außerhalb vom Ikrah wärst, also vom Zwang, zum Beispiel niemand hätte dir eine Pistole am Kopf. Warum? Und dann wird dir gesagt, beleidige Allah oder beleidige deine Mutter. Was wirst du machen? Du wirst keins von beiden machen. Du wirst keins von beiden machen, weil warum sollst du ein geringeres Übel wählen, wenn es auch gar kein Übel, wenn du gar kein Übel wählen musst in erster Linie. Zum Beispiel bei den Parteien in der Demokratie. Man kann diese wählen und man kann diese wählen. Okay? Aber wer sagt dir, dass du überhaupt eine wählen musst? Yani, du wirst ja nicht getötet, wenn du keine wählst. Wenn es darum gehen würde, also wenn es darum gehen würde, dass jemand dir eine Pistole am Kopf hält und er sagt dir, wähle eine Partei, was machst du dann? Dann wählst du die Partei, die noch am besten in Anführungszeichen ist. Dann wählst du erst. Nur wenn dir jemand eine Pistole am Kopf hält. Aber wenn jemand dir das nicht macht oder nicht deine Körperteile bedroht oder die Arme abschneiden möchte oder so, was machst du? Du wählst gar keine Partei. Ich hoffe, es ist so klar, inshallah. Und wir gehen dann weiter. Sura 18, Vers 80. Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. Also Khidr ging zu den Jungen und er packte und er riss ihn, glaube ich, sogar den Kopf ab. Hat seinen Kopf abgerissen. Und da sagte Torianen wa Kufra. Ja, nicht nur, dass dieser Junge ein Käfer werden würde, sondern auch ein Tarut, ein Tyrann wäre er geworden. Und Sura 18, Vers 81, so wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er, an Lauterkeit, also Reinheit, und näher kommend an Güte. Ja, sie haben dann das schlechte Kind mit dem guten Kind ausgetauscht, sozusagen. Und wir wissen nicht, was gut für uns ist. Die Eltern, was glauben wir wohl, was was glaubt ihr, was die Eltern wohl gedacht haben, wo ihr Sohn getötet wurde? Die haben wahrscheinlich geweint und so weiter. Aber wir wissen nicht, was gut für uns ist. Allah weiß, was gut für uns ist. Und manchmal wollen wir das Schlechte, obwohl es, also manchmal wollen wir etwas nicht, obwohl es gut für uns ist. Und manchmal wollen wir etwas, obwohl es schlecht für uns ist. Sura 18, Vers 82. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei weisen Jungen in der Stadt. Und unter ihnen befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorheben. Aus Barmherzigkeit von deinem Herrn, ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Ja, ne, wenn die Stadtbewohner nicht mal Khidr und Musa a.s. zu essen gegeben haben, obwohl das ihr Recht war, was ist, dann würden die erst recht nicht den Weisen ihren Besitz geben. Obwohl es der Besitz von den Waisen selber ist. Also sie würden die weisen Kinder einfach kurz betrügen, weil es ja Kinder sind. Und, na. Und Rasulullah s.a.w. sagt doch, möge Allah barmherzig mit Musa haben, sein. Hätte er mehr Geduld gehabt, hätten wir mehr erfahren. Ja. Und auch ein wichtiger Punkt in dieser Ayah. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen weisen Kindern diese Gunst erwiesen, sozusagen? Er sagt, wa kana abuhuma saliha. Und der Vater von ihnen war rechtschaffen. Der Vater von ihnen war rechtschaffen. Das heißt sozusagen, wenn du deinen Kindern etwas Gutes tun willst, dann sei ein rechtschaffener Mann. Und wenn du verstirbst, sozusagen, Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sich inshallah um deine Kinder. Taib. Und jetzt erwähnen wir schon auch ein paar Vorzüge von Musa Islam, weil wir sind mit seiner Geschichte jetzt eigentlich fertig. Musa Islam, wie ich am Anfang erwähnt hatte, wurde am öftesten im Koran erwähnt. Ich glaube 124 Mal. Und Allah subhanahu hat ihn hoch geehrt. Er sagt in Sura 19, Vers 51, und gedenke im Buch Musas. Gewiss, er war auserlesen und er war ein Gesandter und Prophet. Und in einem Hadith sagte Rasulullah, dieser Hadith war ein Muslim und ein Jude, stritten sich oder so. Und der Jude sagte, bei demjenigen, der Musa mit der Tora entsandte, und hat der Muslim ihn geschlagen, dann ist der Jude zu Rasulullah gegangen. Warum? Ja, ne, sogar die Juden und so weiter, die wussten, dass Rasulullah gerecht ist. Deswegen, obwohl die befeindet waren sozusagen, geht der Jude zu Rasulullah wegen Gericht sozusagen. Und dann erzählt er dies und dann sagt er Rasulullah zu den Muslimen, er sagt, ich stelle mich nicht über Musa. Ich sah, wie er, also, oder beziehungsweise, wenn ich wieder auferstehe, werde ich ihn sehen, wie er sich schon am Thron Allahs hält. Ja, er hat eine hohe Stellung, Musa, a.s. Und, na, was meint er aber mit stelle mich nicht über Musa? Weil wir wissen ja aus Ahadith, dass Rasulullah selber sagte, dass er der Führer der Kinder Adams ist. Also dass er der Höchste sozusagen der Kinder Adams ist. Das bedeutet nur, wenn man sich mit einem Käfer sozusagen streitet, mit einem Juden oder Christen zum Beispiel, dass man nicht dass man nicht sagt, der Prophet ist besser wie der und der ist besser wie der. Damit nicht der Käfer die Propheten beleidigt oder herabstuft, sozusagen. Und ein Mann kam zu Rasulullah bei der Schlacht, nach der Schlacht, beziehungsweise bei der Ghanima-Verteilung, bei der Verteilung der Kriegsbeute, kam ein Mann zu Rasulullah und er sagte ihm, I'adil. Er sagt dem, sei gerecht. Oder er sagt, andere Überlieferung, das ist nicht, mit dieser Verteilung hast du nicht das Wohlgefallen Allahs ersucht. Und Rasulullah wurde richtig zornig, yani, so dass man seinen Zorn im Gesicht gesehen hat. Und er sagte, möge Allah barmherzig mit Musa sein. Er wurde mehr beleidigt als dies und er war geduldig. Und Sura 61, Vers 3. Und als Musa zu seinem Volk sagte: O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erwähnte zwei Vorzüge von Musa in Isra wal Mi'raj. Was ist Isra? Isra ist von Mekka nach Jerusalem und Mi'raj ist von dort nach zum Himmel. Der erste ist in Al-Isra, der Vorzug, und der zweite Vorzug ist in Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich ging an Musas Grab vorbei und sah ihn dort beten. Und in Mi'raj war er im sechsten Himmel. Nur Ibrahim war höher im siebten. Dann der nächste Punkt. Musa a.s. hatte die zweitgrößte Umma. Andere Anbiya haben eine Handvoll Begleiter, manche hatten sogar gar keine. Und er hatte die. Eine, die größte Umma ist die von Muhammad a.s. und danach die von Musa a.s. Und der Hadith al-Ahmad, Rasulullah s.a.w. ging durch ein Tal bei der Hajj und fragte, wie dieses Tal hieß. Sie sagten ihm, dieses Tal wird Al-Azraq genannt. Rasulullah s.a.w. sagte, als ob ich Musa sehen könnte, wie er den Tal herabsteigt, die Talbiya sagend. Also Muhammad s.a.w. war nicht der einzige Prophet, der Hajj zu verrichten pflegte. طيب und wir beenden hier inshallah und Allah weiß am besten, Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.